Ausklang einer Seilschaftsfeier alter Säcke nach Oswald von Wolkenstein. Wohlan, wir wollen schlafen, so her mit der Laterne, denn es ist an der Zeit, dass wir nicht blöde gaffen. Der Letzte tät uns leid, wenn grad paar junge Affen zu unseren Frauen stapfen, das gäbe bösen Streit, das gäbe bösen Streit. Stoßt an und lasst uns trinken, noch eine, nee, wir scheiden von diesem guten Wein. Und lähmt er uns die Schinken, er muss getrunken sein. Hey Heiner, lass dir winken, wenn wir zu Bette hinken, gibt's keine große Pein, gibt's keine große Pein. Wir schleichen zu den Türen, seht zu, dass wir nicht wanken, mit schwerem Stolperschritt wird Ali die Gebühren und trinkt noch einen mit. Und solltest du dich zieren, werden wir dich titulieren, islamischer Faschist und Antisemit. Tragt unseren Leitwolf leise, und dass er uns nicht falle, nicht hart und auch nicht weich. Sein Lob ich immer preise, er macht uns froh und reich. Wir schweigen dazu weise, hey, rutschen nicht auf dem Eise, wir gehen ja nicht zugleich, wir gehen ja nicht zugleich. Im Schlaf noch wollen wir walzen, so geht und fragt die Köchin, wie sie gebettet sei. Das Kraut hat sie versalzen und auch der gute Brei. Der war nicht recht geschmalzen, ich glaub, sie will noch balzen. Vielleicht komm ich noch her, doch schaff ich's wohl nicht mehr.